Todesfantasie. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Immer wenn ich diese Musik höre, werde ich sentimental und erinnere mich meiner Jugend. Damals versuchte ich mich in einer Branche, in der es nach landläufiger Meinung besonders aufregend zugehen sollte. Das erwies sich als ein Irrtum, eine Art Missverständnis. Meine Hauptbeschäftigung als Privatdetektiv bestand jedenfalls darin, dass ich wartete. So auch an diesem Mittwochnachmittag des Jahres 1902. Ich saß also wieder einmal allein in meinem kleinen Büro in der 146. Straße und harrte auf die Chance meines Lebens, die irgendwann ja mal kommen musste, als es endlich an meine Tür pochte. Es ist offen. Mr. Makarov? Höchstpersönlich. Mein Name ist Schäfer. Angenehm, Mr. Schäfer. Nehmen Sie doch Platz. Dort bitte. Ja, ich bin geschäftsführender Vorsitzender der Carnegie-Stiftung. Music Business. Man hört nur Gutes von Ihnen, Mr. Schäfer. Na ja, wir tun, was wir können. Was führt Sie zu mir? Mein Boss will Sie erstmal persönlich kennenlernen. Oh, das dürfte sich einrichten lassen. Wissen Sie, wo unsere Stiftung residiert? Wer wüsste das nicht? Alright. Dann erwartet Sie Mr. Carnegie am Freitag um 16.15 Uhr. Und ziehen Sie sich was Anständiges an. Nach dieser Unverschämtheit wollte ich den Auftrag eigentlich sausen lassen, aber ich konnte mir so viel Stolz nicht leisten. Freitagmittag schmiss ich mich in meine besten Klamotten, um vor 40 Millionen Dollar meinen Diener zu machen. Andrew Carnegie Senior war ein kleiner Greis. Er saß am Flügel in seinem Salon und klimperte eine Melodie von Tschaikowski. Sir, Mr. Makarov. Seit wann haben Sie nicht mehr Russisch gesprochen, Mr. Makarov? Seit einigen Jahren. Aber es ist meine Muttersprache. Mein Vater hat bis zu seinem Tode nur Russisch mit mir geredet. Ihr Vater ist im Herbst 1881 in die Vereinigten Staaten eingewandert? Ich war damals 12 Jahre alt. Wären Sie interessiert, Ihr Vaterland noch einmal wiederzusehen? Ich weiß nicht recht. Ich hätte einen Job für Sie. In Russland. Ein Job in Russland? Wie Sie vielleicht wissen, fördert meine Stiftung Projekte auf dem Gebiet der Musik, auch der Musiktheorie. Ich habe davon gehört. Professor Ashley B. Travers, ist Ihnen ein Begriff? Momentan... Einer unserer renommiertesten Musikwissenschaftler. Ach, jetzt erinnere ich mich. Ja. Er schrieb an einer großen Biografie über... Aber Peter Iljitsch Tschaikowski kennen Sie? Nicht persönlich. Wir haben ihm bei seiner Amerika-Tournee nur aus der Ferne zugejubelt. Ich hatte mehrmals das Vergnügen. Er war der ungekrönte, aber eigentliche König der Musik. Mein Vater verehrte ihn auch. Er war einer seiner Lieblingskomponisten. Seine 6. Sinfonie hat ihn zu Tränen gerührt. Ich weiß. Woher, wenn ich fragen darf? Glauben Sie, ich würde meine Zeit mit Ihnen vergeuden, wenn Sie ein weißes Blatt für mich wären? Wir waren bei der Biografie von Professor Travers, Mr. Carnegie. Sie sagen es. Travers ist dabei auf ein paar Ungereimtheiten gestoßen, die vor allem den Tod des Meisters betreffen. Er wollte darüber an Ort und Stelle Nachforschungen anstellen. Was für Ungereimtheiten? Die Details wird Dr. Schäfer mit Ihnen besprechen. Nach der offiziellen Version soll Mr. Tschaikowski an der Cholera gestorben sein. Und was hat Mr. Travers inoffiziell herausgefunden? Das wissen wir nicht. Er ist seit einem halben Jahr in Russland verschollen. Verschollen? Seine hinterlassenen Habseligkeiten wurden in einem Provinzhotel bei Moskau gefunden. Und Mr. Travers? Scheint spurlos verschwunden. Unsere Botschaft ist bei den russischen Behörden mehrmals vorstellig geworden, aber angeblich keinerlei Lebenszeichen. Und ich soll Mr. Travers finden? Tot oder lebendig? Und der Tod von Mr. Tschaikowski interessiert nicht mehr? Doch. Beides aufzuklären wird Ihre Aufgabe sein. Ich zahle Ihnen alle Reisekosten und Spesen für 3 Monate im Voraus und ein Erfolgshonorar. Die Summe können Sie mit Dr. Schäfer aushandeln. Ein Vierteljahr? Sind Sie interessiert? Natürlich bin ich interessiert, Mr. Carnegie. Aber ich müsste erst alle meine hiesigen Verpflichtungen... Mein Angebot gilt 3 Tage, Mr. Makarov. Zwei Wochen später befand ich mich bereits an Bord eines deutschen Dampfers mitten auf dem Atlantik. Mein Gefühlshaushalt schwankte wie unser Schiff hin und her. Einerseits war ich in freudiger Erwartung, die Stätten meiner glücklichen Kindheit wiederzusehen. Andererseits hatte ich etwas Schiss, ob ich meinen Job meistern würde. Ich dachte an meinen Vater, was der darum gegeben hätte, noch einmal in seine alte Heimat zurückkehren zu können. Um meine Sprachkenntnisse zu aktualisieren, las ich in der russischen Originalausgabe des ersten Bandes einer großen Tschaikowski-Biografie, die dessen Bruder Modest im vergangenen Jahr in Moskau herausgegeben hatte. Sie war mit zahlreichen Anmerkungen und Fragezeichen von Professor Travers Hand versehen und neben anderen Manuskripten im Koffer des Verschollenen in einem Hotelzimmer in Klin gefunden worden. Diese Kleinstadt bei Moskau an der Bahnstrecke nach Petersburg sollte auch der Ausgangspunkt meiner Nachforschungen werden. Sagen Sie, Daragaja, führen Sie vielleicht so etwas Ähnliches wie ein Gästebuch? Weshalb fragen Sie? Im Herbst letzten Jahres muss ein Bekannter von mir, ein amerikanischer Professor, bei Ihnen abgestiegen sein. 2 Mal für einige Tage. Sie meinen den Kerl, der seine Zeche geprellt hat? Professor Ashley B. Travers. Wie viel blieb er Ihnen denn schuldig? 120 Rubel in etwa. Das wird sich regeln lassen. Es geht mir vor allem um seinen 2. Aufenthalt in Ihrem Etablissement. Da ist er nur einen Tag hier gewesen und am nächsten Morgen auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Wissen Sie, was er an diesem ersten Tag unternommen hat? Na, er wird wieder in dieses Museum gegangen sein. Von Tschaikowski. Und am nächsten Morgen? Hat er gefrühstückt, wie immer. Und seitdem ward er nicht mehr gesehen. Ничего. War er an diesem letzten Morgen anders als sonst? Nervös, freudig, erregt, verärgert? Nein. Nur am Abend zuvor scheint ihm eine Laus über die Leber gelaufen zu sein. Hat er irgendetwas gesagt? Auf jemanden geflucht? Nein. Nur, dass er sich 2 Stogramm hinter die Binde gegossen hat, Tschudak. 2 100 Gramm. Und an diesem letzten Morgen ist er da auch wieder in dieses Museum gegangen oder vielleicht woanders hin? Danach haben Polizeiski auch schon gefragt. Verstehe. Aber ich stelle noch einmal private Nachforschungen an. Die Familie des Professors hat mich beauftragt, nach ihm zu suchen. Den Koffer, den ich in seinem Zimmer gefunden habe, haben Polizeiski auch mitgenommen. Ich weiß. Wollen Sie nun ein Zimmer oder nicht? Ja, und zwar dasselbe, in dem der Professor bei Ihnen übernachtet hat. In dieser Nacht bereitete ich mich gründlich auf meinen Museumsbesuch vor. Aus den nachgelassenen Papieren des Professors wusste ich, dass ich dort auf Modest, den Bruder des Komponisten, und Bob Davidov, Tschaikowskis Lieblingsneffen, treffen würde. Sie hatten in den vergangenen Jahren das letzte Wohnhaus ihres inzwischen berühmt gewordenen Verwandten zu einem Museum ausgebaut. Dort sammelten sie seine Briefe, Tagebücher, Kompositionen und andere Zeugnisse seines Lebens. Einige Auszüge davon waren offensichtlich bereits in die gut erkennbaren Leerstellen in den eigenen Manuskripten des Professors eingefügt worden. Ich aber sann vor allem über die wenigen, oft kaum lesbaren und teilweise unverständlichen Anmerkungen nach, die der Professor offenbar in seinen letzten Tagen dort hineingekritzelt hatte. War es vielleicht darüber, am vorletzten Tag, an dem der Professor noch lebend gesehen wurde, zu einem Streit, einer Auseinandersetzung gekommen? Wie kommen Sie darauf, Verehrteste? Nun, aus den hinterlassenen Aufzeichnungen von Professor Travers geht hervor, dass er in verschiedenen Punkten, die das Leben Ihres Bruders betreffen, etwas anderer Auffassung war als Sie. Das ist richtig. Aber auch völlig natürlich. Wir haben ausgiebig darüber gesprochen. Nicht als Rivalen, als Kollegen sozusagen. Hat er die Cholera-These am Schluss akzeptiert? Ich habe ihm mit einigen Fakten jedenfalls weiterhelfen können. Außerdem konnte ich ihm einige Einblicke in den noch unveröffentlichten zweiten Band meiner Biografie gewähren. Haben Sie denn darüber nichts in seinen Aufzeichnungen gefunden? Leider wenig Aufschlussreiches. Darf ich Ihnen dann ein paar Zeilen aus meinem Kapitel über das tragische Ende meines Bruders vorlesen, die den Professor sehr nachdenklich gemacht haben? Ja, ich bitte darum. Na, wo ist es denn? Ach, hier. Am 20. Oktober 1893 besuchte Pjotr Iljitsch das Alexandrinsky-Theater, um sich Ostrowskis Schauspiel Ein heißes Herz anzusehen. Anschließend ging er mit einigen Freunden ins Gasthaus Leinen, aß dort Makaroni und trank ein Glas Weißwein dazu. Plötzlich bestellte er beim Kellner ein Glas Leitungswasser und trank es in wenigen Schlucken leer. Wir erschraken alle sehr, nur er blieb gleichgültig und suchte uns zu beruhigen. Von allen Krankheiten fürchtete er am wenigsten die Cholera. Verstehen Sie? Mit diesem Glas unabgekochten Neva-Wassers muss er sich infiziert haben. Und wir haben es nicht verhindert. Sie waren also selbst Zeuge dieser Szene? Ich erinnere mich daran, als ob es gestern wäre. Übrigens war Bob auch dabei. Sie können ihn fragen, wenn er wieder zurück ist. Das würde ich gerne tun. Ich werde es ausrichten. Eine vorerst letzte Frage, Mr. Tchaikovsky. Hat Professor Travers bei Ihrer letzten Begegnung von seinen weiteren Plänen gesprochen, was er in den folgenden Tagen vorhatte? Soweit ich mich erinnere, wollte er noch Alexei besuchen und dann nach Amerika zurückkehren. Alexei Safronow, den langjährigen Diener Ihres Bruders. Ja, er wohnt nicht weit von hier, in Majdanovo. Aber wie Alexei schon der Kriminalpolizei gesagt hat, ist der Professor bei ihm nie aufgetaucht. Nachdem ich mich noch einmal in die Aufzeichnungen Travers vertieft hatte, wurde mir klar, dass Tschaikowskis Bruder mir mehr verschwiegen als weitergeholfen hatte. Also musste ich notgedrungen versuchen, die Recherchereise des Professors nach Petersburg Schritt für Schritt noch einmal selbst nachzuvollziehen. Ich begann, wie mein Vorgänger, mit den Ärzten Tschaikowskis, wählte aber aus verschiedenen Gründen nicht Dr. Sander oder den Hausarzt der Familie Vassili Bertenson, sondern dessen Bruder Professor Dr. Lev Bertenson aus. Herr Professor, wer von Ihnen hat damals eigentlich den Totenschein für Ihren Patienten ausgefüllt? Mein Bruder Vassili. Und was für eine Todesursache wurde angegeben? Das weiß ich nicht mehr, vermutlich Uremie. Das ist eine Harnvergiftung infolge Nierenversagens. Der Begriff einer Cholera-Infektion musste also gar nicht auftauchen. Wir hatten damals eine schwere Cholera-Epidemie in der Stadt und Pjotr Iljitsch hatte vor mehreren Zeugen kurz vor seinem Tod unabgekochtes Neva-Wasser getrunken. Ja, ich kenne diese Geschichte. Sein Bruder Modest hat sie im zweiten Band seiner Biografie ausführlich geschildert. Na bitte. Sagen Sie, Doktor, die Symptome Uremie und Nierenversagen könnten aber auch auf andere Ursachen zurückzuführen sein als auf eine Cholera-Infektion, oder? Das pflegt in der Medizin des Öfteren der Fall zu sein. Die Börsenzeitung berichtete nach dem Tode ihres Patienten, dass widersprüchlichste Gerüchte über die Ursachen seiner Krankheit in der Stadt kursierten. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Herr Professor, Sie wissen sicher besser als ich, dass bestimmte Gifte noch längere Zeit nach dem Ableben in den Überresten eines Verstorbenen nachweisbar sind. Wollen Sie uns mit einer Autopsie drohen? Ich möchte Ihnen die Gelegenheit zu einer kleinen freiwilligen Berichtigung geben. Also gut, ich kann eine zusätzliche Arsenvergiftung nicht ausschließen. Eine zusätzliche? Die Symptome und der Krankheitsverlauf waren nicht eindeutig. Wahrscheinlich ist an beidem gestorben. Es käme also auch ein verdeckter Mordversuch in Betracht. Jetzt wird's aber immer abstruser. Erst wollen Sie mir eine Vergiftung einreden, jetzt einen Mord. Pjotr Iljitsch war sein Leben lang sehr labil. Mit zunehmendem Alter kamen noch schwere Depressionen hinzu. Am Ende war er einfach lebensmüde und todessüchtig. Sie wollen damit sagen, dass er generell suizidgefährdet war? Er hatte jedenfalls auf dem Höhepunkt seiner Ehekrise schon einmal einen Versuch unternommen, allerdings nicht bis zum bitteren Ende. Ah, Ehekrise. Und diesmal? Gab es da auch einen besonderen Anlass? Pjotr Iljitsch, er fühlte sich ausgelaugt, schöpferisch ausgesungen. Außerdem hatte er die hypochondrische Zwangsvorstellung, dass sein Herz völlig ruiniert sei. Dazu kam ein gewisser genereller Lebensüberdruss und eine Schwermut, die vermutlich erblich bedingt war. Und von einem Brief war nie die Rede? Einem Brief? Ja, von einem Fürsten von Steenbock-Fermor. Eine Art Beschwerdebrief an den Zaren, dass Pjotr Iljitsch sich zu sehr um seinen Neffen kümmerte. Ich habe mich nie für derartige schmutzige Gerüchte interessiert. Ja, das ehrt Sie, Doktor, aber waren das nur Gerüchte? Woher soll ich das wissen? Bitte Sie, Doktor. Gab es denn eine reale Grundlage für derartige Gerüchte? Gut, dass Sie mich an meine ärztliche Schweigepflicht erinnern, Mr. Makarov. Eine letzte Frage, Doktor. Wenn es ein Selbstmord war, wo könnte Ihr Patient das Gift dazu hergehabt haben? Von mir jedenfalls nicht. Fragen Sie Herrn Dr. Gierke. Wer ist das? Ein sehr angesehener Advokat. Wer hat Ihnen denn diesen Bären aufgebunden, mein Lieber? Sie versichern also, mit einer Arsenvergiftung Ihres ehemaligen Schulkameraden nicht das Geringste zu tun gehabt zu haben. Herr Dr. Gerke, Sie waren doch am 19. Oktober bei einem Treffen beim Senatsprokurator Nikolai Jakobi anwesend, an dem auch Pjotr Iljitsch teilnahm. Ah, darauf spielen Sie an? Worum ging es bei dieser Zusammenkunft? Bei der Art Absolvententreffen unserer Juristenschule. Wir versammeln uns alle paar Jahre bei einem ehemaligen Mitschüler. Wer nahm in dem bewussten Jahr an diesem Absolvententreffen noch teil? Nun, das ist fast 10 Jahre her. Damit ich jetzt nichts Falsches sage, fragen Sie doch am besten unseren damaligen Gastgeber. Oh, das tut mir aber wirklich leid, Verehrtester. Verschollen, sagen Sie, seit einem halben Jahr? Ich erinnere mich noch gut an Ihren Professor. So ein gebildeter und gut informierter Mann. Fast so gut informiert wie Sie, Mr. Makarov. Ja, ich weiß gar nicht, was ich Ihnen noch Neues berichten könnte. Herr Senatsprokurator. Lassen wir doch diese Titel. Schließlich bin ich bereits pensioniert. Sagen Sie einfach Nikolai Iwanowitsch zu mir. Also gut, Nikolai Iwanowitsch. Vielleicht kann ich Ihrem Gedächtnis etwas auf die Sprünge helfen. So gütig, Verehrtester. Beginnen wir mit jenem Brief. Welchem Brief? Vom Fürsten von Steenbock-Fermor an den Zaren. An seine Majestät? Er ging über Ihren Schreibtisch. Ja, jetzt entsinne ich mich. Dunkel. Der Name kommt mir jedenfalls bekannt vor. Eine Art Anzeige, um nicht Denunziation zu sagen, dass sich Herr Tschaikowski zu sehr mit seinem jungen Neffen beschäftige. Haben Sie ihn weitergeleitet? Das war meine Pflicht. Er wird sich sicherlich in irgendeinem Archiv finden lassen. Also gut, Nikolai Iwanowitsch, Ihre offiziellen Pflichten haben Sie also erfüllt. So ist es. Aber inoffiziell haben Sie auch mit einigen Ihrer alten Kameraden aus der Rechtsschule darüber gesprochen. Ich fühlte mich dazu verpflichtet. Weshalb? Wegen der Ehre, dem Ansehen unserer Schule und all ihrer Absolventen. Wenn ich recht informiert bin, haben Sie zu diesem Ehrenrat 7 Ihrer ehemaligen Schulkameraden zusammengetrommelt. Oh, welches Vögelchen hat Ihnen denn das gezwitschert? Der Angeschuldigte war auch dabei? Natürlich. Sollten wir hinter seinem Rücken? Sie wussten von seinen homoerotischen Neigungen? In einem Internat bleibt so etwas selten verborgen. Hat Pjotr Iljitsch damals seine Neigungen ausgelacht? Ach, das weiß ich nicht. Seine Freundschaft mit Alexei Apuchtin war jedenfalls auffällig. Apuchtin? Also Sie meinen den bekannten homophilen Dichter? So sagte man wohl, aber so etwas interessierte mich nicht. Ja, aber der Ruf und die Ehre Ihrer Eliteschule, die es zu schützen galt, die interessierten Sie. Ja, so ist es. Waren Ihre ehemaligen Schulkameraden alle der gleichen Meinung? Soweit ich mich erinnere, ja. Auch Viktor Tschernowenko? Er hat sich jedenfalls am Ende dem allgemeinen Votum angeschlossen. Und der Beschuldigte selbst? Auch. Schließlich hatte auch sein Neffe unser Institut absolviert. Wie lautete dieses allgemeine Votum? Ach, das weiß ich nicht mehr so genau. Jedenfalls sollte Pjotr Iljitsch seine Konsequenzen aus der gemeinsamen Diskussion ziehen. Welche? Nun, sicherlich das Verhältnis zu seinem Neffen etwas zu lockern, sodass es keinen Anlass mehr zu irgendwelchen Klagen bieten konnte. War Pjotr Iljitsch damit einverstanden? Soweit ich mich erinnere, ja. Aber leider ist er wenige Tage danach verstorben. An der Cholera? So haben es jedenfalls seine 4 Ärzte übereinstimmend festgestellt. Ja, zu Ihrer aller Glück. Möchten Sie nicht doch ein Gläschen Punsch? Nein, danke. In den Notizen über ein Gespräch, das Professor Travers vor einem halben Jahr mit ihrem Schulkameraden Viktor Tschernowenko führte, taucht statt des Wortes Ehrenrat der Begriff Ehrengericht auf. Der selige Viktor. Er war schon immer etwas schusselig. Ich habe gehört, dass Dr. Tschernowenko kurz nach diesem Gespräch mit Professor Travers auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Auch wegen seiner Schusseligkeit. Der Arme wurde von einer Droschke überfahren. Der Herrgott möge seiner armen Seele gnädig sein. Finden Sie das nicht etwas merkwürdig, Nikolai Iwanowitsch? Wieso merkwürdig? Schließlich sind wir ja alle nicht mehr die Jüngsten. Deshalb würde ich unsere kleine Plauderei jetzt auch gerne beenden. Es hat mich jedenfalls sehr gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, junger Mann. Und das mit Ihrem Professor tut mir aufrichtig leid. Grüßen Sie ihn bitte von mir, wenn Sie ihn wiedersehen. Damit ließ der Herr Senatsprokurator mich wie einen abgewatschten Schulbuben stehen und war entschwunden. Ich war mir nicht sicher, ob der alte Herr schon derart senil war oder mir eine üble Komödie vorgespielt hatte. Ziemlich sicher war ich dagegen, dass ich weder von ihm noch von seinen übrigen Schulkameraden je etwas Genaueres über dieses ominöse Ehrengericht erfahren würde. Deshalb beschloss ich, meine Recherche abzubrechen und nach Klin zurückzukehren. Als ich wenige Stunden später wieder dem Manne gegenüber saß, der wie kein Zweiter um das Ansehen und das Bild seines Bruders für die Nachwelt kämpfte, hatte ich keine Bedenken mehr, ihn ziemlich brutal mit meinen neuesten Erkenntnissen zu konfrontieren. Was soll ich zu alledem noch sagen, Mr. Makarow? Die Wahrheit, Modest Iljitsch. Wenn das so einfach wäre, wie Sie sich das vorstellen. Ich bin überzeugt, dass es nicht einfach für Sie ist. Nun ja, es scheint dieses Ehrengericht gegeben zu haben. Und Petja hat sich am Ende bereit erklärt, ein entsprechendes Mittelchen zu nehmen. Hat er Ihnen das selbst gesagt? Ja, obwohl er im Grunde unschuldig war. Er hat seinen Neffen nie angerührt. Sie können Bob selbst fragen. Außerdem war er gar nicht derart veranlagt. Das sind und waren alles nur Missverständnisse. Er hatte Depressionen. Neurosen. War menschenscheu und hypersensibel, ja, ja. Dabei hasste und fürchtete mein Bruder nichts mehr als derartige Gerüchte und hinterhältige Nachreden, die seine Beziehung zu anderen Menschen beeinträchtigen könnten. Aber nun hatte er endgültig genug. Er wollte davon nichts mehr hören. Gar nichts mehr. Sagen Sie mal, fällt es Ihnen so schwer, darüber zu sprechen, weil Sie selbst betroffen sind? Ist Ihnen nicht gut? In Russland redet man über solche Dinge nicht. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Mr. Makarov? Sie wollten so freundlich sein, mich noch Ihrem Neffen vorzustellen. Ja, richtig. Ich werde das arrangieren. Sie geben mir Nachricht? Ja, natürlich. Ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie sich nicht weiter an der Verbreitung derartiger Gerüchte beteiligen würden. Ich werde über Ihre Bitte nachdenken, Modest Iljitsch. Ich gebe zu, dass ich nach diesem Gespräch mehr als verunsichert war. Hatte Modest vielleicht recht und alle diese Andeutungen waren nichts als Missverständnisse und üble Nachreden, denen bedeutende Männer oft ausgesetzt sind? Tatsächlich war in allen Briefen und Dokumenten ein diesbezüglicher eindeutiger Begriff nie aufgetaucht, obwohl sich vieles in diesem Leben damit viel einfacher verstehen und sogar logisch erklären ließ, sein ganzes verkorkstes und abstruses Eheabenteuer, das in einer peinvollen Katastrophe implodierte, oder diese merkwürdige 13-jährige Seelenfreundschaft mit seiner geheimnisvollen Mäzenin Frau von Meck, mit der er über 1200 intimste Briefe wechselte, aber jeder persönlichen Begegnung auswich. Vielleicht aber führte der Bruder nicht nur mich, sondern die ganze Welt an der Nase herum, indem er alle jene Briefstellen und Tagebücher unterschlug, in denen von dieser Neigung expressis verbis die Rede war. Langsam reifte in mir der Entschluss zu einem folgenschweren Schritt, der mir vielleicht Gewissheit bringen würde. Zunächst aber machte ich mich intensiv auf die Suche nach meinem verschwundenen Professor. Mehrfach schritt ich zu Fuß den langen Weg nach Majdanovo ab, doch traf ich Tschaikowskis langjährigen Diener nie an. Sein 13-jähriger Sohn hatte immer andere Ausreden parat, sodass bei mir der Verdacht aufkam, dass Safronow mir bewusst auswich. Papa nicht. Papa ist nicht da. Sag mal, mein Junge, willst du mir diesmal nicht sagen, wo ich ihn finden könnte? Ich muss deinen Papa nämlich unbedingt sprechen. Vielleicht in Frolovska. Da haben wir früher gewohnt. Und welchen Weg muss ich da nehmen? Am besten immer quer durch den Wald, dort entlang. Wenn Sie wieder auf freies Feld kommen, sehen Sie schon den Kirchturm. Obwohl mir das Verhalten des Jungen etwas merkwürdig vorkam, marschierte ich in die gewiesene Richtung quer durch den Wald. Den hatte auch Tschaikowski oft durchstreift. Hier hatte er Pilze gesucht und mit seinem Lieblingsneffen Verstecken gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich so gegangen sein mochte. Das Unterholz wurde immer dichter, als mich der trockene Abschuss eines Jagdgewehrs aus meinen Gedanken riss. Die Schrotladung, die in die Baumstämme direkt neben mir prasselte, machte mir klar, dass ich das Ziel des einsamen Jägers war. Hatte er mich mit einem vermeintlichen Wild verwechselt oder war ich wirklich gemeint? Noch bevor ich den nächsten Schuss vernahm, durchzuckte ein sengender Schmerz meinen linken Oberarm. Ich überlegte nicht lange, was ich tun sollte, sondern begann einfach davonzulaufen, wie mir schien, um mein Leben. Schließlich stolperte ich über eine Wurzel und schlug der Länge nach hin. Selten habe ich mich derart hilflos und ausgeliefert gefühlt. Da ich nicht wusste, ob ich einen Irrtum aufklärte oder eine bessere Zielscheibe bot, wenn ich aufstand, blieb ich möglichst regungslos liegen und horchte, ob mein Verfolger näher kam. Doch nichts rührte sich mehr. Der Wald hüllte sich in Schweigen und gab sein Geheimnis nicht preis. Nachdem es mir gelungen war, provisorisch die Blutung meiner kleinen Fleischwunde zu stillen, schlich ich mich in der einsetzenden Dämmerung in mein Hotelzimmer nach Klin zurück. Dort fasste ich den Entschluss, noch in derselben Nacht dem Museum einen unangemeldeten Besuch abzustatten. Sicherheitshalber kramte ich meine kleine Pistole aus ihrem Versteck in meinem Koffer. Ich hatte das Schießeisen in meiner ganzen Laufbahn bisher nur zweimal benutzt. Beim ersten Mal schoss ich daneben, beim zweiten Mal traf ich den Falschen. Also hoffte ich, die Waffe nicht ein drittes Mal einsetzen zu müssen. Die Eingangstür zum Museum bereitete mir keinerlei Schwierigkeiten. Und bald hatte ich in dem riesigen Wandschrank gefunden, wonach ich suchte, in einem ganzen Stapel von Briefen, die Modest bisher anscheinend unterschlagen hatte, fand sich auch einer, aus dem mir das gesuchte Wort sofort entgegensprang. Lieber Tully, ich bin hier sehr, sehr einsam und wäre nicht die ständige Arbeit, dann würde ich einfach in Melancholie verfallen. Und auch das ist richtig, dass die verfluchte Homosexualität zwischen mir und den meisten Menschen einen unüberschreitbaren Abgrund bildet. Also doch. Lieber Modi, ich habe in diesen Tagen viel über mich nachgedacht. Das Ergebnis all dieser Überlegungen ist, dass ich mich von heute ab ernsthaft bemühen muss, in aller Form zu heiraten, irgendwen. Ich bin mir bewusst, dass meine Neigungen das größte Hindernis auf dem Weg zum Glück sind. Und ich muss mit allen Kräften gegen meine Natur ankämpfen. Ich bin so tief in meine Gewohnheiten und Neigungen verstrickt, dass ich sie nicht wie einen Handschuh abstreifen kann. Auch besitze ich keinen eisernen Willen. Ich war in diesem Moment so in meine hastige und heimliche Lektüre vertieft, dass ich Modest erst bemerkte, als er wie ein Gespenst in einem weißen Nachthemd bereits hinter mir stand. Haben Sie endlich gefunden, was Sie suchen? Entschuldigen Sie, ich verstehe nicht, warum Sie das abstreiten und zu verbergen versuchen. Es ist doch etwas ganz Natürliches. Aber nicht in Russland. Hier wird es mit dem Strafgesetzbuch verfolgt. Wer dieses widernatürlichen Lasters überführt wird, geht aller Rechte seiner sozialen Stellung verlustig und wird zwecks Zwangsansiedlung nach Sibirien verbannt. Die Angst davor hat Zeit seines Lebens wie ein Damoklesschwert über meinem Bruder geschwebt. Jeder Böswillige hätte es nach Belieben auf ihn niedersausen lassen können. Deshalb bitte ich Sie, diese Briefe wieder dorthin zu tun, wo Sie sie gefunden haben. Das heißt, dass Sie auch weiterhin die Absicht haben, diese Dokumente der Welt vorzuenthalten? Es sind die privatesten und persönlichsten Dinge, die ich mir vorstellen kann. Und die gehen niemanden außerhalb unserer Familie etwas an. Oh doch, nämlich dann, wenn Sie das Motiv für einen Mord hergeben. Was wollen Sie damit sagen? Hören Sie, Tschaikowski, mir ist es scheißegal, ob Ihr Bruder schwul war oder nicht, aber ich habe das Verschwinden von Professor Travers aufzuklären. Wollen Sie unterstellen, dass ich, beziehungsweise wir, irgendetwas mit dem Verschwinden Ihres Professors zu tun haben könnten? Ganz recht. Wenn Ihnen nämlich das, was Professor Travers herausgefunden hat, so wichtig war, dass Sie über Leichen gehen würden, um sein Bekanntwerden in der Öffentlichkeit zu verhindern. Ist es Ihnen so wichtig, Mr. Tschaikowski? Es ist uns sehr wichtig, Mr. Makarov. Aber weder ich noch Alexei, vom Bob ganz zu schweigen, würden dafür einen Mord begehen. Auch Fedja hat ja nur sich selbst getötet. Als hätte er seinen Namen gehört, ertönte plötzlich Bobs Stimme von der oberen Treppe. Modest? Modest, bist du das? Ist etwas? Nein, alles in Ordnung, Bob. Geh wieder ins Bett. Wir warteten beide mit innerster Anspannung, wie sich der Neffe verhalten würde. Dann gaben uns die sich entfernenden Schritte Anlass, erleichtert aufzuatmen. Danach konnten wir unser Gespräch entspannter fortsetzen. Warum verstecken Sie ihn eigentlich vor mir? Ich verstecke ihn doch nicht. Aber Bob ist krank. Wahrscheinlich nicht mehr heilbar. Er wird bald sterben. Es tut mir leid, wenn ich... Sie müssen sich nicht entschuldigen. Sie haben Ihre Aufgabe, wie ich die meine. Können Sie mir beim Seelenheil Ihres großen Bruders schwören, dass Sie nichts mit dem Verschwinden des Professors zu tun haben? Ich schwöre es. Dann wollen wir beide diese Nacht vergessen. Einverstanden? Einverstanden. Wahrscheinlich war ich ein Trottel. Aber ich legte alle Briefe, auch jenen, den ich noch in meinem Ärmel verborgen hielt, in das Schrankfach zurück. Dann gaben wir uns die Hand und wünschten einander eine gute Nacht. Ich weiß nicht, ob sich für Modest dieser Wunsch erfüllte. Ich jedenfalls konnte keinen Schlaf finden. Nicht nur, dass die kleine Fleischwunde in meinem linken Oberarm merkwürdig zu puckern begann, auch meine Gedanken gaben keinerlei Ruhe. Immer wieder fragte ich mich, ob Professor Travers auf seinem letzten Weg nach Majdanovo ein ähnlicher Anschlag wie mir widerfahren war. Denn dass es kein Jagdunfall oder Versehen, sondern ein Mordanschlag gewesen war, dessen wurde ich mir immer sicherer. Wer aber mochte dahinter stecken? Wenn ich Modests Schwur ernst nahm, ein Alleingang des treuen Dieners, der seinen Herrn auch nach dessen Tod noch beschützen wollte, oder eine weitere Aktion dieses sogenannten Ehrengerichts, das, wie es der merkwürdige Unfall des unglücklichen Viktor Tschernowenko nahelegte, selbst vor den eigenen Mitgliedern nicht Halt machte? Von derartigen Mutmaßungen angetrieben, begann ich am folgenden Tag die Friedhöfe der näheren Umgebung abzuklappern, studierte Kirchenbücher und Totenregister. Und endlich hatte ich das verdiente Glück des Hartnäckigen. Rein zufällig kam ich mit einem Totengräber ins Gespräch. Leichen von Unbekannten? Die werden bei uns wie Selbstmörder außerhalb der Friedhofsmauern begraben. Ach, können Sie mir diese Grabstätten mal zeigen? Wenn's sein muss. Kommen Sie. Dort drüben liegen die Burschen. Wen suchen Sie denn? Einen amerikanischen Professor. Der Mann ist am 17. Oktober letzten Jahres verschwunden. War ungefähr 60 Jahre alt und knapp 1,70 Meter groß. Vermutlich trug er etwas fremdländische Kleidung. Im Oktober, sagen Sie. Da haben wir dort einen begraben. Mhm. Ist von einem Zug überfahren worden. War nicht mehr viel übrig von ihm. Können Sie sich an irgendwelche Einzelheiten erinnern? Eigentlich nicht. Wurde von der Gendarmerie angeliefert. Und von seiner Kleidung waren, ja, wie von der ganzen Leiche, nur noch ein paar Fetzen übrig. Oh, danke. Sie haben mir wahrscheinlich sehr geholfen. Ich war mir aus irgendeinem Grunde sicher, Professor Travers gefunden zu haben, respektive das, was noch von ihm übrig war. Wenn Sie mich fragen, warum? Reine Instinktsache, sozusagen Berufserfahrung. Von meinem unerwarteten Erfolg beflügelt, marschierte ich schnurstracks in die zuständige Gendarmeriestation. Ich möchte eine Anzeige machen und eine Exhumierung beantragen. An wen muss ich mich wenden? Wer sind Sie denn? Mein Name ist Makarov. Hier ist mein Pass. Auf Sie haben wir schon gewartet. Wieso? Es liegt eine Anzeige wegen Einbruchdiebstahls gegen Sie vor. Vom hiesigen Tschaikowski-Museum. Wer hat mich angezeigt? Das wird Ihnen der Untersuchungsrichter in Moskau erklären. Jetzt nehme ich Sie erst einmal in Arrest. Nach zwei endlosen Tagen und Nächten in einer dreckigen Arrestzelle wurde ich in einem holprigen Gefängniskarren an Händen und Füßen wie ein sibirischer Zwangsarbeiter mit Ketten gefesselt, nach Moskau geschafft und dort einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Ich protestiere, Herr Untersuchungsrichter. Name? Karow. Alexander Borisowitsch, darf ich mich setzen? Boris Sergejewitsch Makarow, geboren am 18.03.1849 in Perm. Das war mein Vater. War? Ist vor 8 Jahren gestorben. Wo? In New York. Können Sie das beweisen? Beweisen? Dann müssten Sie an unsere Botschaft in Petersburg wenden. Hier liegt ein Haftbefehl wegen anarchistischer und verschwörerischer Umtriebe gegen ihn vor. Mein Vater war an keinerlei Verschwörungen oder Attentaten beteiligt. Die Familie Ihrer seligen Mutter behauptet das Gegenteil. Das war eine rachsüchtige und hinterhältige politische Denunziation, die in den Wirren nach der Ermordung von Zar Alexander auf fruchtbaren Boden fiel. Die Dolgorukis haben es nie verkraftet, dass ihre einzige Tochter einen armen kleinen Zeitungsredakteur geheiratet hat. Ihre Mutter hat die Entführung ihres minderjährigen Sohnes nicht lange überlebt. Es war keine Entführung. Aber mein Vater ist seine Schuldgefühle nie losgeworden. Lassen wir die Vergangenheit. Was wollen Sie in Russland? Ich versuche im Auftrag einer wohltätigen Stiftung, den Verbleib eines amerikanischen Musikprofessors aufzuklären. Und? Haben Sie aufgeklärt? Es ist mir gelungen, neben dem nördlichen Friedhof von Klin eine anonyme Grabstätte ausfindig zu machen, in der Ende Oktober letzten Jahres das Opfer eines Unfalls beigesetzt wurde. Ich habe berechtigten Grund zu der Annahme, dass es sich dabei um die sterblichen Überreste des amerikanischen Staatsbürgers Professor Ashley B. Travers handeln könnte. Und dazu brauchten Sie diese Pistole? Auf mich ist geschossen worden, Herr Untersuchungsrichter. Geschossen? Von wem? Das weiß ich nicht. Im Wald von Majdanovo. Aber wenn sich mal ein Arzt hier diese kleine Schusswunde, ich glaube, die hat sie entzündet. Haben Sie Schmerzen? Auch. Sie können sich setzen. Oh, danke. Es liegen mehrere Anzeigen gegen Sie vor. Mehrere? Was ist daran so lustig? Ja, entschuldigen Sie. Wessen bezichtigt man mich? Einmal der Verleumdung und üblen Nachrede. Dann wegen Einbruchs und Diebstahls historischer Dokumente. Von wem stammen diese Anzeigen? Die Fragen stelle hier ich. Ja, dann fragen Sie, um Gottes Willen, fragen Sie. Ist Ihnen nicht gut? Etwas heiß und schwindelig, schwindelig. Ich werde Sie einem Arzt vorstellen lassen. Das wäre... Tatsächlich wurde ich wenig später in ein nicht sehr hygienisches Behandlungszimmer gebracht und einem Feldscher vorgeführt, der auch keinen sehr vertrauenserweckenden Eindruck machte. Das sieht gar nicht gut aus, mein Lieber. Ich werde Ihnen eine Spritze geben. Spritze? Muss das sein? Wollen Sie an einer Infektion oder Blutvergiftung sterben? Jedenfalls jetzt noch nicht. Dann stellen Sie sich nicht so an, Mann. Das war's schon. Danke, Doktor. Wenn Sie heute Nacht starkes Fieber bekommen, melden Sie sich morgen nochmal. Ja, Doktor. Da ich nicht als Weichei erscheinen wollte und meine Temperatur sich in Grenzen hielt, wurde ich am nächsten Tag nicht dem Arzt, sondern wieder meinem Untersuchungsrichter vorgeführt. Geht es Ihnen besser? Ja, danke der Nachfrage. Was haben Sie zu den gegen Sie erhobenen Beschuldigungen zu sagen? Dass ich Sie für nicht zutreffend und lächerlich halte. Wie bitte? Ich habe mir überlegt, dass ein solcher Prozess vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Lassen Sie mich an Ihren Überlegungen teilhaben. Erstens habe ich keine Dokumente gestohlen. Zweitens müsste die Anklage erläutern, um was für Dokumente es sich handeln soll. Und drittens würde man vor Gericht zumindest erörtern, worin die Verleumdung und üble Nachrede eigentlich bestehen soll. Alles Dinge, die andere mehr zu fürchten haben als ich. Nicht schlecht, Mr. Makarow. Ja, danke, Untersuchungsrichter. Und was versprechen Sie sich von all dem? Dass auch über den Tod eines berühmten Komponisten noch einmal öffentlich geredet und verhandelt wird. Sie wollen sich wirklich an einem unserer Nationalheiligen vergreifen. Wenn man seine sterblichen Überreste noch einmal untersuchen lassen würde, wären die betreffenden Gerüchte ganz schnell aus der Welt zu schaffen. Und was hätten wir davon, wenn er das Gift selbst genommen hat? Strafrechtlich ist ein Suizid nicht relevant. Ein erzwungener oder erpresster Selbstmord ist auch ein Mord. Ich glaube nicht, dass Sie bei einem russischen Richter für derartige juristische Spitzfindigkeiten Verständnis finden würden. Aber ich werde über Ihre Argumente nachdenken, Mr. Makarow. Das Ergebnis dieses Nachdenkens wurde mir 3 Tage später präsentiert, als ich in ein etwas abgelegenes Sprechzimmer geführt wurde. Man trifft sich immer 2-mal im Leben, Mr. Makarow. Was wollen Sie von mir, Herr Dr. Gerke? Aber bitte im Klartext. Ich möchte Ihnen helfen. Wobei? Sich im Räderwerk der russischen Justiz zurechtzufinden. Wie freundlich. Wenn ich nicht Rechtsanwalt wäre, könnte ich es auch anders formulieren. Na, da bin ich aber gespannt. Sparen Sie sich Ihren Sarkasmus. Ich möchte Ihnen nur helfen, wieder gesund und lebendig in Ihre neue Heimat zurückzukehren. Wenn ich meine Aufgaben hier erledigt habe, werde ich gern auf Ihr freundliches Angebot zurückkommen. Sie haben in Russland nichts mehr zu erledigen, Mr. Makarow. Höchstens sich selbst. Soll das eine Drohung sein? Man hat mich zu Ihrem Offizialverteidiger bestellt. Wer ist Mann? Der Untersuchungsrichter ist ein guter alter Freund von mir. Auch ein Absolvent Ihrer Rechtsschule? Sie lernen dazu, Mr. Makarow. Ich möchte meinen Botschafter sprechen. Sie haben zu lange im Ausland gelebt, Mr. Makarow. Sie werden nicht verhindern können, dass sich der amerikanische Botschafter für meinen Verbleib interessieren wird. Das ist möglich. Aber er wird zunächst mit mir oder Ihrem Untersuchungsrichter reden müssen. Und wie ich meinen alten Freund kenne, kann der sehr nachtragend sein. Was wollen Sie damit sagen? Nun, dass Ihrem Vater damals die Flucht gelang, war der Karriere des Untersuchungsrichters nicht gerade förderlich. Sippenhaft. Das haben Sie gesagt, Mr. Makarow. Und wenn ich auf Ihr Hilfsangebot eingehen würde? Ich darf wohl ohne falsche Bescheidenheit sagen, dass ich zurzeit einer der erfolgreichsten Advokaten Russlands bin. Dann habe ich noch eine einzige Frage an Sie, Herr Dr. Gerke. Tun Sie sich keinen Zwang an. Glauben Sie, dass der Tod von Professor Travers etwas mit seinen Nachforschungen über den Tod Peter Tschaikowskis zu tun hat? Woher soll ich das wissen? Ansonsten würde ich Ihre Frage mit einem russischen Sprichwort beantworten, Mr. Makarow. Darin geht es um eine Nase, die man nicht ungestraft in fremde Angelegenheiten stecken sollte. Ich glaube, ich muss über Ihr Sprichwort noch etwas nachdenken, Herr Doktor. Überlegen Sie nicht zu lange, Mr. Makarow. Als ich schweißgebadet, aber mit ausgetrockneter Kehle in meine Zelle zurückkehrte, stand dort ein Glas Wasser auf meinem Tisch. Im ersten Augenblick wollte ich den Becher hinunterstürzen, doch hielt ich im letzten Moment inne und begann, ihn voller Misstrauen zu beschnuppern. Tatsächlich glaubte ich, einen süßlichen Mandelduft wahrzunehmen. Ich begann in Hysterie zu verfallen und schleuderte das Glas voller Wut an die Wand. Der Gedanke, dass dies eine letzte und deutliche Warnung sein sollte, ließ mich die ganze Nacht nicht mehr los. Am Morgen bat ich Herrn Dr. Gerke auszurichten, dass ich sein freundliches Hilfsangebot annehmen würde. Wenige Stunden später empfing mich mein Untersuchungsrichter zu einem letzten Gespräch. Ihr Verteidiger hat mich gebeten, Sie noch über unsere letzten Untersuchungsergebnisse im Todesfall Professor Travers zu unterrichten. Sehr freundlich. Tja, unsere Experten gehen davon aus, dass es ein Raubmord war. Schließlich hat man dem Toten vorher alle Papiere und jegliche Wertsachen abgenommen, selbst seine Schuhe, bevor man ihn vor den nächtlichen Zug nach St. Petersburg warf. Offenbar auch einen Ring, den er an der linken Hand getragen haben muss. Ja, der Professor trug einen vergoldeten Siegelring am linken Ringfinger. Na sehen Sie, das stützt doch auch unsere These. Hat man irgendwelche Hinweise auf den oder die Täter gefunden? Bedauerlicherweise nicht. Mhm. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Sie? Nun, wie ich in den letzten Tagen feststellen musste, Gibt es im näheren Familien- und weiteren Freundeskreis von Mr. Tschaikowski einige Personen, die über die Nachforschungen von Professor Travers nicht gerade erfreut waren? Nun, wenn diese Personen etwas mit dem Tod von Mr. Travers zu tun hätten, wäre es doch logischer, die Leiche ganz verschwinden zu lassen. Und Ihr Professor wäre dann irgendwo auf der Rückreise nach Amerika verschollen. Das überzeugt mich nicht ganz, aber wahrscheinlich haben Sie recht. Wenn Sie wirklich Zweifel an meiner Hypothese hegen, sollten Sie froh sein, unser unwirtliches Land so schnell wie möglich wieder verlassen zu können. Ich bin Ihnen und Herrn Dr. Gerke auch überaus dankbar. Dann bleibt mir wohl nur noch, Ihnen eine glückliche Heimreise zu wünschen. Da mir jeder weitere Versuch, Licht in diesen russischen Dschungel zu bringen, aussichtslos schien, bedankte ich mich für meine gute, auch ärztliche Behandlung und unterschrieb einen Wisch, dass ich auf jegliche Rechtsansprüche verzichtete. Am Ausgang erhielt ich Pass, Koffer und Pistole zurück und trat endlich ins Freie. Als ich noch halb benommen die Straße vor dem großen, finsteren Gebäude überquerte, vernahm ich von hinten unbewusst ein ratterndes, unaufhaltsam anschwellendes, näher galoppierendes Fahrgeräusch wie von einer heranrasenden Eisenbahn. Doch instinktiv spürte ich die drohende Gefahr in meinem Rücken und sprang im letzten Moment einen halben Meter zur Seite. Dabei fühlte ich noch den kalten Lufthauch des Todes, den die vorbeirasende Droschke mir in den Nacken blies. Dann sah ich nur noch, wie der Kutscher endlich seine durchgegangenen Pferde zu zügeln vermochte und wie ein Spuk in der Ferne entschwand. Der Schock lähmte mir Körper und Geist so lange, dass ich gar nicht in der Lage war, das Gefährt zu verfolgen. Es hätte vermutlich auch wenig Sinn gemacht. Denn was konnte ein Kutscher dafür, wenn ihm plötzlich die Pferde durchgingen? Doch als später, schon auf dem Atlantik, der kleine Zwischenfall noch des Öfteren in meinen Albträumen auftauchte, erblickte ich in meiner Fantasie undeutlich einen älteren, gut situierten Herrn, der dem Kutscher einige Geldscheine reichte. Und mit der Zeit schien mir, dass dessen Gesicht immer deutlicher die Züge des Dr. Gerke annahm. In New York angekommen, meldete ich meine Rückkehr sofort Dr. Schaffer. Ich musste einen kurzen schriftlichen Bericht abliefern und wurde wenig später von Mr. Carnegie Jr. empfangen. Sein Kopf ähnelte dem seines verstorbenen Vaters wie ein Ei dem anderen, nur dass er eben 50 Jahre jünger war. Mr. Makarov, ich darf Sie zu Ihrer glücklichen Heimkehr und den Ergebnissen und Erkenntnissen Ihrer Reise von Herzen beglückwünschen. Ich bin sehr beeindruckt, wirklich. Danke, Mr. Carnegie. Allerdings habe ich die ganze Nacht darüber nachgedacht, wie wohl mein alter Herr auf Ihren Bericht reagiert hätte. Ich glaube, er wäre nicht sehr glücklich gewesen. Es hätte sein Bild von seinem Lieblingskomponisten doch zu sehr beeinträchtigt. Aber und weil zudem die Beweislage nicht eindeutig scheint, habe ich beschlossen, diese Seiten als nicht existent zu betrachten. Da mir als Ihrem Auftraggeber laut Dr. Schäfer alle Rechte an Ihren Recherche- und Ermittlungsergebnissen gehören, bitte ich auch Sie, das Ganze zu vergessen. Ja, aber Mr. Carnegie... Ich weiß, was Sie jetzt fühlen und sagen möchten, Mr. Makarov. Aber vielleicht wird es Ihr Verständnis für meine Entscheidung erleichtern, wenn Sie den Scheck sehen werden, den Ihnen Dr. Schäfer sogleich als Ihr Erfolgshonorar überreichen wird. Ich danke Ihnen. Damit war Mr. Carnegie Jr. verschwunden. Ich aber stand immer noch schockiert und verdattert im leeren Salon herum, bis ich Dr. Schäfer in sein Büro folgen durfte. Dort unterschrieb ich alle vorbereiteten Verträge und kassierte mein Schweigegeld. Wenig später kaufte ich eine fantastisch gelegene Villa im sonnigen Kalifornien, um dort als Rentier den Rest meines Erdenlebens zu verbringen. Obwohl ich fest entschlossen war, mich stur an die Auflagen meiner Verträge zu halten, verfolgte ich doch heimlich alle Veröffentlichungen über den berühmten Komponisten. Und so, wie die kleine Narbe auf meinem Oberarm langsam verblasste, erschienen mir im Verlaufe der Jahre auch meine ehemaligen Mutmaßungen und Schlussfolgerungen immer mehr als reine Fantasiegebilde, die sich wie die letzten Wölkchen am Himmel Kaliforniens schließlich in nichts auflösten. Todesfantasie. Kriminalhörspiel von Christoph Prochnow. Es sprachen Christian Brückner als Alexander Makarow und Udo Baumgartner, Hermann Bayer, Margarita Breitkreitz, Viktor Schulmann, Julia Grauberger, Klaus Herm, Markus Meyer, Uwe Müller, Friedhelm Ptock, Maximilian von Pufendorf, Martin Seifert, Jürgen Thormann, Evgeni Titov, Gerd Warmeling. Klavier Fabian Enders. Ton und Technik Alexander Brennecke und Eugenie Kleesattel. Regieassistenz Beate Becker. Regie Bärbel Jarchow-Frey. Produktion Deutschlandradio Kultur 2008.